Es geht um die Sehhilfe. Ja. Das ist aber keine Brille, sondern es geht um, was geht's? Das Projekt Sehhilfe wird mit Doppel-E geschrieben und beschäftigt sich mit Flüchtlingen, die in Europa ankommen. Das heißt, wir sind ein kleiner Verein, der sich aus einer Privatinitiative heraus gegründet hat. Und wir helfen speziell oder versuchen, Flüchtlinge speziell zu unterstützen, die in Süditalien, in Sizilien ankommen. Und warum gerade speziell Italien? Ich meine, Flüchtlinge kommen ja überall in Europa an. Das stimmt, aber es war dann doch vermehrt, auch letztes Jahr in den Medien, dass Flüchtlinge im Mittelmeer gestorben sind. Und dass auch in Sizilien die Aufnahmestellen zu kämpfen haben und überfüllt sind, dadurch, dass auch die Auffanglager auf Lampedusa geschlossen wurden. Und irgendwie war das für uns Grund genug, in Süditalien mitzuhelfen. Und wer ist uns? Also wer ist genau die Sehhilfe? Ist das irgendwie, also wer hat das gegründet und wer ist da jetzt dabei in offizieller Funktion? Gegründet haben es im Prinzip vier Freunde als Privatinitiative. Das waren Hanne und Phil und dann noch Anna und ich. Und wir haben einfach entschieden, dass wir Kleiderspenden in Bremen und Jena sammeln wollen, um die dann im Transporter nach Sizilien zu fahren, was wir auch im, ich glaube, August 2014 genau gemacht haben. Und warum jetzt das unbedingt irgendwie selbst machen? Ich meine, es gibt ja vermutlich, ich bin jetzt kein Experte, was die diversen Hilfsorganisationen angeht, aber es gibt ja vermutlich jede Menge Hilfsorganisationen, vermutlich auch in Italien. Warum nicht einfach die unterstützen, denen Geld spenden? Warum wolltet ihr das selbst machen? Weil wir zum einen einfach das Bedürfnis hatten, mitzuhelfen und das zu tun, was in unserer Macht steht, kurzfristig. Und zum anderen, das muss ich auch sagen, hatten wir eigentlich geplant, Spenden zu sammeln und die dann eben an Organisationen zu geben, aber haben dann festgestellt, dass es nicht so richtig Organisationen gibt, die vor Ort Kleiderspenden austeilen oder da groß Verantwortlichkeiten übernehmen. Und deswegen kam dann die Idee, eben selbst mit dem Transporter runterzufahren. Also es gibt in Italien keine Hilfsorganisationen, die sich um Flüchtlinge kümmern? Doch, es gibt Hilfsorganisationen, aber es gab keine, die strukturell so ausgebaut war, dass wir hätten sagen können, euch geben wir jetzt in Deutschland Spenden mit und ihr nehmt das irgendwie mit darunter. Also keine, die quasi europaweit dann irgendwie deine Verantwortlichkeit übernimmt. So. Okay, und was habt ihr dann alles eingesammelt? Nur Kleidung oder? Also wir haben versucht, vor allen Dingen Kleidung zu sammeln für junge Männer, weil ja doch immer viele junge Männer ankommen. Nicht nur, aber viele. Und vor allen Dingen auch die jungen Männer in den informellen Lagern sitzen und die einfach die Kleidung brauchen. Und neben dem haben wir aber auch Frauenkleidung und Kinderkleidung, Babykleidung gesammelt und Kinderwägen, Isomatten-Schlafsäcke, Zelte, alles, was man braucht, Schuhe. Und wie läuft das dann konkret ab? Ich meine, ihr seid da hingefahren, habt euch dann an den Strand gestellt und gewartet, bis Flüchtlinge ankommen? Oder wie läuft das? Ich meine, gibt es da überhaupt irgendeine Organisation, die da irgendwo einsetzt? Also ich kenne das ja auch nur aus den Medien, wo man dann irgendwie diese komischen Bilder sieht, wo irgendwie Leute am Strand liegen und nebenbei klettern Flüchtlinge irgendwie halb tot aus ihren Booten. Gibt es da irgendwelche konkreten Stationen, die so ein Flüchtlingsboot dann irgendwie anfangen kann? Oder wo wart ihr da und was habt ihr da konkret genau gemacht mit euren Sachen? Also zum einen haben wir versucht, im Vorfeld Kontakte aufzubauen, was wir auch geschafft haben, zu Leuten, die in der Thematik involviert sind, auch ganz konkret, die auch wissen, wo die informellen Lager sind und die uns dann mit zu den informellen Lagern genommen haben, wodurch uns die Flüchtlinge, die dort waren, auch schon mehr vertraut haben, als wenn wir da einfach so angekommen wären. Und dann gibt es aber auch halt von offizieller Seite gibt es Anlaufstellen, es gibt Erstauffangslager und da kann man rein, wenn man sich vorher anmeldet und im Prinzip einen Antrag stellt. Und was passiert mit den Flüchtlingen? Also die kommen dort irgendwie mit ihrem Boot an und was passiert dann mit ihnen? Dann wird erstmal eine medizinische Untersuchung gemacht. Also werden die irgendwie, wenn ich nehme, ich weiß nicht genau, ob die alle immer an der gleichen Stelle von Sizilien ankommen oder ich gibt es eine kontinuierliche Überwachung, dass da überall am Strand ständig überall irgendwelche Zoll, Polizei oder sonst was steht, Militär? Also, oder kommt man da einfach so an und sucht dann irgendwo als Flüchtling den Ort, wo man irgendwie betreut wird? Also ich kann mir das gerade nicht richtig vorstellen. Also im seltensten Fall kommst du quasi auf deinem Flüchtlingsboot direkt am Strand an, so wie man sich das vorstellt bei Robinson Crusoe oder so, sondern meistens wird man schon auf dem Meer irgendwie entdeckt. Das ist, kann dann von der Marine sein oder eben vom Militär auch oder von Frontex, der im Grenzschutzfirma, die beauftragt wurde von der EU. Und dann wird man an spezielle Anlaufstellen gebracht. Eine davon ist zum Beispiel Pozzallo, das ist halt eine Hafenstadt ganz im Süden, ganz im Südosten von Sizilien. Und da kommen halt auch erstmal die meisten an. Wie viele? Also im Durchschnitt oder ist das quasi so ein regelmäßiger Strom oder gibt's da was in den Medien? Ich weiß, es war jetzt vor kurzem wieder stark in den Medien, das war letztes Jahr stark in den Medien. War dazwischen überhaupt nichts oder hat es die Medien dazwischen einfach nur nicht interessiert? Also ist das ein kontinuierlicher Strom, der da seit Jahren läuft oder? Also es ist definitiv ein kontinuierlicher Strom. Ich habe gerade keine genauen Zahlen im Kopf, aber es gibt auf jeden Fall eine Steigerung der Zahlen und es gibt aber auch eine Steigerung des Interesses der Medien. Und wenn jetzt quasi zwischendurch mal nicht so viel in den Medien war, dann vermutlich, weil auch andere Themen von den Medien bedient wurden. Und sind die Flüchtlinge, die bleiben die in Italien? Oder sie kommen ja nicht nach Deutschland, können sie mit ihren Booten nicht kommen. Die können ja quasi nur nach Italien kommen. Oder nehmen wir an, theoretisch könnten sie auch irgendwie nach Spanien oder Griechenland, aber Italien ist halt irgendwie am nächst gelegen. Also nehme ich an, dass die meisten irgendwie probieren werden, dorthin zu kommen. Und dann sind die in Italien und was dann als Flüchtling? Was passiert einem dann? Also dann wirst du ins System aufgenommen. Es wird dein Fingerabdruck genommen, damit du dann im Prinzip damit klar ist, in welchem europäischen Land du als erstes deinen Fuß gesetzt hast. Und da hast du dann auch ausschließlich das Recht, einen Asylantrag zu stellen. Das heißt, selbst wenn die Flüchtlinge dann versuchen, weiter Richtung Norden zu kommen, was schon die Ambition von vielen ist, haben die dann Probleme, wenn sie in Deutschland oder in irgendeinem anderen Land sind und es wird festgestellt, okay, Moment, ihr seid eigentlich in Italien angekommen, also müsst ihr gleich nach Italien zurück und dort einen Antrag stellen. Und ansonsten haben sie generell das Recht, die ersten 6 Monate, wenn sie da sind, in einem CARA aufgenommen zu werden. Das ist eben diese Anlaufstelle, diese erste Aufnahmestelle. Und in der Zeit dann können sie auch einen Asylantrag stellen und ob der innerhalb der 6 Monate bearbeitet wird und zu einem Ergebnis kommt oder nicht, muss man halt schauen, ist relativ unterschiedlich. Und nach den 6 Monaten, auch wenn noch keine Entscheidung vorliegt, werden dann die Leute meistens halt quasi ausgewiesen aus den Lagern und dann müssen sie halt schauen, wo sie bleiben. Und wie ist die Betreuung, Verpflegung in den Lager? Ich meine, ihr habt es ja runtergefahren, um da halt irgendwelche Sachen hinzubringen. Braucht man die Sachen dort? Wenn ich nehme an, diese Lager werden vom italienischen Staat vermutlich irgendwie organisiert. Genau. Und eigentlich sollte man ja denken, dass da zumindest das Nötigste bereitgestellt wird. Ich meine, das ist ja die Aufgabe als, so, ich weiß nicht, gibt es sicherlich irgendwelche Gesetze, Menschenrechtskonventionen, an die sich auch als EU-Mitglied man sich theoretisch halten sollte. Also eigentlich würde ich jetzt mal, wenn ich jetzt so mich da ganz, ganz neutral dran denke, würde ich denken, dass da soll es eigentlich kein Bedarf geben, da irgendwas hinzubringen, wenn die da vernünftig versorgt werden, wie es eigentlich, wenn es eine staatliche Einrichtung ist, so sein sollte. Also gibt es Bedarf, da was hinzubringen? Ich nehme an, ja, sonst würde sie nicht machen. Also ich glaube, Bedarf gibt es auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht so, dass ich möchte das jetzt nicht verteufeln, was in den Auffanglagern passiert. Also die Leute, die dort arbeiten, die geben sich auch schon echt Mühe und so weiter, mit den Geldern, die sie zur Verfügung haben, irgendwie umzugehen. Aber trotzdem, also wir haben das halt auch gemerkt, dass die Leute sich auch einfach über Sachspenden freuen, weil sie natürlich selber keine Gelder haben, um sich sowas leisten zu können, um sich irgendwie Kleidung leisten zu können oder neue Schuhe, weil sie ja oft nur die Sachen haben, die sie im Prinzip am Körper getragen haben, als sie angekommen sind. Und trotzdem haben sie natürlich Schlafmöglichkeiten und eine Verpflegung in den Auffanglagern, aber das ist halt trotzdem noch alles sehr begrenzt. Wir haben aber auch eben für die informellen Lager gesammelt, also im Prinzip die sich selbst herausgebildet haben und wo oft Leute leben, die papierlos sind und illegalisiert sind und deswegen also keine Ansprüche auf nichts haben und deswegen. Das sind die Leute, die dann quasi nach den 6 Monaten rausgeflogen sind, aber wo noch irgendwie keine Entscheidung über das Asyl getroffen ist oder zum die Teil. Einfach so irgendwie durch das System irgendwie durch vorbeigerutscht sind und dann irgendwie dort gelandet sind? Genau, entweder das oder weil sie schon einen Negativbescheid bekommen haben und aber eben in Italien wird nicht abgeschoben und es gibt auch keine Fluchthelfer, die quasi Zurückfahrten, ich sage jetzt mal, anbieten. Und in einem anderen europäischen Land dürfen sie durch das Dublin-III-Abkommen eben auch keinen Asylantrag mehr stellen und deswegen sind sie dann eigentlich so eine Art Schatten der Gesellschaft. So. Wie ist da der Zusammenhalt, Zusammenarbeit, Konflikt mit der Bevölkerung. Also man hier in Deutschland werden ja ständig irgendwelche Flüchtlingsheime bedroht, Bürgermeister, die Flüchtlingslager eröffnen wollen, bedroht. Ist das in Italien, sieht man das da anders oder gibt es da auch Konflikt mit der Bevölkerung? Weil das ist ja dann wirklich alles vermutlich sehr stark auf diese eine Region da in Sizilien konzentriert, wo die eben ankommen, nämlich an, also das wird sie nicht übers, ich weiß nicht, ob die dann übers ganze Land sich verteilen dürfen oder ob die dann alle dort bleiben müssen. Also sie verteilen sich schon über das Land. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es auf jeden Fall ein unpopuläres Thema ist, ein unbeliebtes Thema. Und dann kann man jetzt natürlich auch so ein bisschen statistisch und mit einer Außenperspektive rangehen und sagen, ja, du hast einfach eine hohe Arbeitslosenquote auf Sizilien. Das heißt, die Leute sind quasi bestrebt, erstmal selber Arbeit zu bekommen und sich um sich selber zu kümmern. Anstatt jetzt noch sich groß zu öffnen und Arbeitsplätze teilen zu wollen mit anderen Leuten, die da ankommen und hinkommen. Dürfen die denn überhaupt arbeiten? Weil in Deutschland, soweit ich weiß, zumindest in Österreich weiß ich es, da darf man ja, als wenn man irgendwie Asylantrag gestellt hat, darf man ja sowieso nicht arbeiten, wenn man selbst wenn man wollen würde. Genau, das darf man nicht. Die meisten arbeiten illegal, aber das passiert ja auch für Einheimische, dass sie das dann und wann machen. Nee, aber selbst wenn dann quasi der Antrag positiv ausgefallen ist, dann stehen die Leute ja auch da und hatten bisher keine Integrationskurse, können die Sprache vielleicht nicht und haben es natürlich dann auch schwer, direkt Arbeit zu finden. Und ihr wart jetzt letztes Jahr in Sizilien und habt da Sachen hingebracht, vermutlich auch mit jede Menge Leuten irgendwie geredet. Hat, jetzt aus der nachträglich gesehen, hat das was gebracht, was ihr gemacht habt? Das Gefühl, es hat irgendwie geholfen oder ist das irgendwie ein Problem, das so groß ist, dass ihr jetzt sagt, man kann es als Einzelperson sowieso nicht lösen? Beides, definitiv. Mhm. Also es ist ein Riesenproblem und wir sind jetzt inzwischen, glaube ich, 13 Leute im Verein, die alle schlau sind und total motiviert sind und trotzdem ist das einfach ein Aufgabenfeld, was unserer Meinung nach definitiv eine überstaatliche Lösung braucht, eine EU-Lösung auf EU-Ebene. Und wir können das Problem nicht lösen. Konnten wir letztes Jahr nicht, werden wir auch dieses Jahr nicht. Nee, also ich habe jetzt nicht gemeint, dass jetzt irgendwie, irgendwie gerade euer Verein irgendwie das große weltweite Flüchtlingsproblem löst. So habe ich es jetzt nicht gemeint. Aber ob quasi das, was ihr macht, ob das wirklich und nicht gerade nur eure Initiative, also auch andere solche karitativen Zwecke, ob die jetzt wirklich fundamental was ändern können, ob die Situation verändern können. Das Problem muss man vermutlich anders lösen, aber ob die Situation ändern können oder ob die Situation sich erst dann ändern kann, auf wirklich grundlegende Art und Weise, wenn man über politische Mechanismen irgendwas macht. Also gesamtgesellschaftlich gesehen definitiv über die politischen Mechanismen. Aber trotzdem glaube ich, dass unser Verein gute Auswirkungen hat. Es ist immer schwer einzuschätzen, aber selbst wenn es quasi, es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt irgendwelchen Leuten ein paar neue Schuhe in die Hände drückt, sondern auch, dass man die Leute sieht, dass man mit denen quatscht, dass man denen zeigt, dass die willkommen sind und dass man denen irgendwie ein Stück Integration geben kann und also die ein Stück weit integrieren kann und denen auch irgendwie Beschäftigungsangebote geben kann in einem Alltag, der für die Leute total trist ist. Also die haben halt nichts zu tun, die dürfen nicht arbeiten, die haben keine Integrationskurse, keine psychologische Betreuung. Die sitzen halt zum Teil Monate und machen nichts. Und von daher denke ich, ist es einfach cool, dort zu sein und mit den Leuten was zu unternehmen. Und ja, das ist das zum einen eben in den legalen Lagern und in den informellen Lagern definitiv. Also die sind immer darauf angewiesen, dass Leute denen pro Woche eben eine Wochenration Essen vorbeibringen. Und wenn das nicht passiert, dann hungern die halt. Also insofern ist das schon sehr fundamental, was wir tun, weil wir auch Essen kaufen für die informellen Lager, wenn wir da sind. Und macht ihr das jetzt, habt ihr das, ihr wart jetzt letztes Jahr, wart ihr zwischendurch dann nochmal da, oder? Nein, wir haben dann, also wir waren im August dort und haben dann im November den Verein gegründet und hatten jetzt damit zu tun und fliegen jetzt aber nächste Woche wieder nach Sizilien, um noch mehr mit Leuten zu reden, um noch mehr unsere Beziehungen, die wir da aufgebaut haben, auszubauen oder eben neue Strukturen aufzubauen und ein bisschen auch die Fahrt, die dann für Herbst ansteht, vorzubereiten. Also auch wieder mit Flüchtlingen zu sprechen. Was wünscht ihr euch? Was braucht ihr? Und einfach zu schauen, was gerade geht und welche Initiativen es gibt, wo man ansetzen kann. Was kann man jetzt, wenn man jetzt nicht irgendwie wirklich selbst nach Italien fährt, um mit diesen Flüchtlingen zu sprechen, so was zu tun? Ich meine, kann man von Deutschland aus überhaupt irgendwas machen? Weil es ist ja ein Problem. Ich meine, natürlich, Deutschland hat auch jede Menge Probleme mit Flüchtlingen, aber das sind dann jetzt nicht die, die halt über Italien kommen, weil die ja dann nur in Italien bleiben dürfen, zumindest nach den aktuellen Gesetzen noch, soweit ich weiß. Ja. Kann man von Deutschland aus irgendwas machen, um diese Situation irgendwie zu unterstützen? Ja, definitiv. Also auf einem abstrakten Level kann man sich natürlich für eine europaweite Lösung einsetzen und sich quasi politisch engagieren, dass da eine Verantwortung auf Europaebene wahrgenommen wird. Und ansonsten natürlich Initiativen und Vereine unterstützen, die unmittelbar und konkret Unterstützung für die Flüchtlinge geben. Wie zum Beispiel das Projekt SIPF. Ja, was für Unterstützung braucht ihr? Erzähl mal auf, was wünscht ihr euch von den Leuten, wenn das jetzt hier jemand hört? Was sollen die machen, damit ihr das, was ihr macht, besser machen könnt? Erfahrung, Expertise und vor allen Dingen auch Geld. Also gerade sammeln wir einfach noch Geld, um jetzt die erste Fahrt finanzieren zu können. Also was jetzt, wir bezahlen unsere Flüge und unsere Unterkunft und alles machen wir halt privat, bezahlen wir selber. Aber uns geht es darum, dass wir dann Geld haben, um in den informellen Lagern einfach Essen zu kaufen und zu schauen, okay, welche Familien sind schon aus dem Erstunterstützung raus von Italien und haben jetzt vielleicht eine Wohnung, aber kein Geld, um sich eine Erstlingsausstattung für den Nachwuchs leisten zu können oder so Sachen eben. Das heißt, dafür brauchen wir Geld, dass wir das direkt quasi in die Flüchtlinge investieren können, je nachdem, was sie wollen. Und dann brauchen wir auch langfristig Geld, um dann eben die Fahrt im Herbst finanzieren zu können und die Beschäftigungsangebote, die gerade noch in Planung sind, die wir zum Teil schon geplant haben und eben auch die materielle Unterstützung für die informellen Lager. Okay, also das ist das jetzt quasi, wenn ich jetzt quasi, was mache ich, wenn ich helfen will, aber kein Geld habe? Kann ich da auch noch irgendwas machen, oder? Ja, wenn du zum Beispiel Erfahrung hast in der Flüchtlingsarbeit auf Europaebene oder speziell in Italien oder Leute kennst, die in Sizilien wohnen und ein Auto zu viel zu Hause rumstehen haben und uns das leihen könnten, sodass wir kein Geld ausgeben müssen, um uns eins zu, wie sagt man? Kaufen? Nein, nicht zu kaufen, zu mieten. Zu mieten, danke, mieten. Oder ja, so Sachen. Also einfach kurz nachdenken, wen kennst du, was hast du für Erfahrungen gemacht? Also jetzt irgendwie sagen, ich komme jetzt irgendwie zu euch ins Büro und putze da die Fenster oder sowas oder schenke euch eine Druckerpatrone oder irgendwie so, da hilft euch das auch oder ist das dann wieder zu speziell? Eigentlich nicht. Also jeder, der helfen will, kann an uns, also jeder und jede, die helfen will, können uns an uns herantreten und einfach quatschen, was sie können, was sie geben können und so weiter und so fort. Das ist überhaupt nicht das Problem, aber ich kann jetzt nichts Pauschales sagen. Also Moment, Druckerpatronen sind sehr teuer. Also es ist toll, wenn uns jemand Druckerpatronen schenkt. Nein, aber es hätte auch sein können, dass ihr meint, dass wenn zu viele bei irgendwelchen Sachen mitmischen, dann wird es auch wieder zu kompliziert, dass ihr meint, ihr habt jetzt irgendwie euren Stock an Mitarbeitern und dass da für weitere irgendwie, wenn jetzt Leute sagen, ich will da auch irgendwie mitmachen, dass es dann irgendwie bürokratisch zu aufwendig wäre für euren privaten Verein, das alles zu organisieren. Darum habe ich gefragt, ob quasi jetzt einfach so, wenn jemand kommt, sagt, ich will auch irgendwie mithelfen, ob er dann sagt, dass das wollen wir, dass die Leute zu euch kommen und das irgendwie ganz allgemein ihre Hilfe anbieten oder ob das wirklich nur ganz konkrete Hilfsangebote, wie vorhin erwähnt, sein sollen. Also da muss ich schon ehrlich sein, das ist beides so ein bisschen. Wir wollen natürlich, dass Leute mithelfen und wir brauchen auch definitiv die Unterstützung, nicht nur von Leuten, die Geld haben oder was oder eben irgendwie Geld geben wollen. Aber zum anderen ist es genau dieser Punkt, wenn man ein neuer Verein ist, dass wir erstmal selber klarkommen müssen und jetzt 13 Leute sind und die Quartalstreffen immer schon sehr beengt werden in den Wohnungen, in denen wir uns treffen und wir einfach erstmal schauen müssen, wie wir strukturell zurande kommen. Aber ausgeschlossen ist es natürlich nicht, weil wir eigentlich auf eine Solidarität auf jeglicher Ebene angewiesen sind, auch so von außen. Gut, also das Problem, um das es ja geht, also das, wie gesagt, das wird sich nicht durch Spenden und Kleiderspenden irgendwie, das lässt sich den Menschen dort helfen, aber das Problem an sich ist ja, dass diese Flüchtlingsströme überhaupt existieren. Ja, und da seht ihr irgendwie, also habt ihr, ich weiß nicht, werde ich damit wesentlich ausführlicher beschäftigt haben, als ich es habe. Was müsste jetzt, wenn wir jetzt wieder ein bisschen auf die konkretere Ebene, auf die abstraktere Ebene zurückgehen, was müsste jetzt, was ich, eurer Meinung nach passieren, damit dieses Problem gar nicht erst auftritt? Weil man die Leute fahren ja nicht irgendwie aus reinem Spaß übers Meer und riskieren ihr Leben. Und es riskieren ja nicht nur viele ihr Leben, sondern verlieren auch sehr, sehr viele ihr Leben. Das ja. machen die ja nicht irgendwie, weil sie gerade nichts Besseres zu tun haben, sondern das machen die, ja, weil sie etwas dazu treibt. Und was habt ihr Vorstellungen, egal ob ihr sie jetzt umsetzen könnt oder nicht, was geschehen müsste, damit diese Flüchtlingsströme gar nicht erst auftreten würden? Oder zumindest irgendwie die Flüchtlingsströme auf eine Art und Weise ablaufen, die humaner und nicht ganz so lebensgefährlich sind? Also, ich weiß gerade nicht, ob ich da jetzt so konkret für den ganzen Verein sprechen kann, aber ich denke schon, dass wir alle der Meinung sind, dass es humaner zugehen muss und dass nicht die Verantwortung weggeschoben wird und hin und her geschoben wird, sondern dass es halt, wie gesagt, dass sichere Fluchtwege im Prinzip geschaffen werden, sodass Leute nicht mehr auf diese verdammt gefährliche Überfahrt übers Mittelmeer angewiesen sind. Ich sehe nicht die Lösung des Problems, indem man die Mauern noch höher zieht. Ich sehe die Lösung des Problems, indem man zum Beispiel den Fluchthelfern, die im Prinzip die Marktgrundlage wegnimmt, indem man selber Fluchthilfe anbietet. Wie wird das dann konkret aussehen? Also wenn ich jetzt quasi, die Leute kommen ja nicht nur alle, die werden ja nicht alle irgendwo aus der Gegend von der afrikanischen, nordafrikanischen Küste kommen, sondern die werden ja schon vorher irgendwo schon einen langen Weg hinter sich haben. Was kann man da sich offiziell zur Flucht anmelden oder sagen irgendwie, dass man dann quasi, sobald man sagt, ich will jetzt irgendwie, ich sage nicht zur Flucht anmelden, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn ich sage, ich will jetzt in Italien Asyl haben. Na, es gibt die Idee, dass man im Prinzip Willkommenszentren schon an der nordafrikanischen Küste erstellen könnte, um da im Prinzip die Leute schon aufzunehmen, die einen Antrag stellen wollen und so weiter und so fort. Inwiefern das realistisch ist und auch die EU Bock hat, da Geld rein zu investieren, das weiß ich nicht genau. Ich denke, dass es auch ein sehr komplexes Thema ist. Für mich ist, oder für uns als Verein ist vor allen Dingen eben wichtig, dass die Isolierung, die Flüchtlinge, die nun mal jetzt hier in der EU ankommen, dass die ein bisschen gebrochen wird, dass die Leute einfach integriert werden und ja, nicht isoliert vor sich hin vegetieren müssen und dass auch einfach humanere Umstände und Lebensbedingungen für die Leute. Wie kann man das denn noch konkret erreichen? Also wenn wir jetzt mal irgendwie das Problem von Flüchtlingen, die isoliert leben, es gibt es ja in Deutschland genauso, vielleicht können wir das kurz mal von Deutschland besprechen. Also wenn du jetzt hier irgendwo in irgendwelchen Dörfern oder sowas den Leuten sprichst, die erzählen dir alle nur, dass die irgendwie Angst haben, wenn dann hier die Flüchtlinge kommen, dann irgendwie klauen die uns die Sachen und dann wird die ganze Gegend irgendwie verwahrlost und alles. Also die haben Leute, haben aus welchen Gründen auch immer, ob es jetzt irgendwie aus Unwissenheit ist oder weil sie wirklich irgendwelche Nazis sind oder sowas. Also es gibt ja viele verschiedene Gründe, warum jetzt irgendwie Menschen Angst haben davor, quasi ihr Leben mit Flüchtlingen zu teilen. Und das wird man ja nicht in den Griff bekommen. Man kann und soll den Flüchtlingen helfen, aber man müsste dann ja quasi genauso auch den den Menschen in den Ländern irgendwie unter Anführungszeichen helfen, wo die Flüchtlinge hinkommen? Also gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, Initiativen, was man da irgendwie machen kann, was auch irgendwie was bringt? Weil einfach nur zu sagen, hier sind jetzt Flüchtlinge, seid mal nett zu denen, das überzeugt dann vermutlich niemanden. Also ich bin der Meinung, dass das auch von politischer Seite in Angriff genommen werden muss und auch von seitens der Bildung. Und dass dann natürlich auch ein Interesse bestehen muss von politischer Seite, dass Willkommenskultur gefördert wird und nicht eine Abgrenzung und damit auch ein Wir und die anderen irgendwie gestärkt wird. Ja. Das wär, glaube ich, also man kann natürlich immer versuchen, vis-à-vis direkt mit Leuten zu reden, aber ich glaube, dass es auch oft eine sehr grundlegende Angst ist, und wenn man dann versucht zu argumentieren, so ist es mir zumindest in Deutschland ergangen, dann ist das immer wieder so ein Teufelskreis, aus dem man nicht rauskommt, wenn man mit Leuten diskutiert, die dann irgendwie Angst haben oder sich bedroht fühlen. Und das kann ja auch manchmal eine ganz andere Grundlage haben, warum sie Angst haben oder sich bedroht fühlen, weil sie sich selber irgendwie ausgeschlossen fühlen oder was auch immer. Das ist jetzt spekulativ, aber das ist halt voll schwer, da irgendwie an die Wurzel heranzukommen. Ich denke, dass das von einer höheren Ebene auch kommen müsste. Ja, aber ob das, man, die Politiker machen ja erfahrungsgemäß irgendwie das, was sie meinen, dass der Bevölkerung gefällt. Und wenn die Bevölkerung sagt, wir wollen keine Flüchtlinge, dann sagt die Politik, dann bringen wir keine Flüchtlinge, weil der Politiker, der da irgendwie ein Flüchtlingsheim hinbaut, der wird dann nicht mehr gewählt. Also das ist irgendwie auch ein bisschen ein Teufelskreis. Also ja, ich habe auch keine Lösung, aber ob die Politik da so erfolgreich sein kann, ist auch zweifelhaft. Das stimmt, aber ich glaube, deswegen sage ich es ja auch gerade, weil ich denke, dass da auf jeden Fall die Verantwortung aber liegt. Also unabhängig davon, wie die politischen Interessen sind und inwiefern das Thema auch genutzt wird, um zu polarisieren halt. Ja, überleg noch, habe ich jetzt noch die wichtigen Fragen, die ich fragen wollte, habe ich schon gefragt. Ich kann vielleicht nochmal bisschen konkret fragen, wie lange war denn dann Italien das letzte Mal? Ich glaube 2 Wochen. Kurz nachdenken. Ja. Und was jenem an, ihr habt mit den Leuten dort gesprochen. Was haben die erzählt? Was haben die? Ich meine, die werden ja alle vermutlich jetzt viel Dramatisches, Traumatisches, Schockierendes erlebt haben. Was haben die erzählt, wie es ihnen jetzt geht? Sind die immer noch, glücklich werden sie nicht sein, aber sind sie immer noch davon überzeugt, dass es quasi, dass es jetzt, selbst wenn es ihnen da in den Lagern legal oder illegal vielleicht nicht unbedingt aus unserer Sicht gut geht, sind sie immer noch froh, dass sie es geschafft haben, oder sehen die jetzt die Dinge anders, wenn sie kommen, oder was haben die erzählt, wie ihr dort wart? Also viele sind unglaublich motiviert. Die sind jung, die haben Bock, was zu machen, und die dürfen nicht. Das heißt, sie sind relativ frustriert darüber und können aber nichts machen und sind aber trotzdem der Überzeugung, dass es gut ist, jetzt hier zu sein, und haben auch die Hoffnung, dass sie noch weiterkommen, dass sie vielleicht auch aus Italien rauskommen und weiter nach Europa, also weiter Richtung Norden von Europa kommen. Das sagen, haben schon sehr viele gesagt, eigentlich die meisten. Und haben sich auch über die Umstände in Italien beschwert quasi. Und was für Möglichkeiten real gesehen haben die? Die sind ja dann, wenn sie Italien verlassen, quasi nach Deutschland kommen, sind sie dann hier erst recht wieder illegal und können dann hier nichts machen. Oder gibt es da Möglichkeiten, wie sie dann vielleicht doch irgendwie woanders hinkommen können? Also solange Dublin III noch aktiv ist und die Augen davor verschlossen wird, wie zum Teil die Flüchtlinge in Italien leben müssen, denke ich, gibt es überhaupt gar keine Chancen, dass sie weiterkommen, weil sie dann immer nur zurückgeschickt werden. Es sei denn, sie werden geschmuggelt von italienischer Seite Richtung Norden, was jetzt weniger geworden ist, aber was auch eine Zeit lang der Fall war, weil es einfach zu viele Flüchtlinge waren, die in Italien angekommen sind, und die wussten auch nicht, wohin mit ihnen. Aber quasi jetzt so von offizieller Seite besteht kaum eine Chance, dass sie da noch woanders hinkommen. Okay, also das Es sei denn, sie haben einen positiven Antrag dann, also einen positiven Entscheid bekommen, dann müssen sie ein paar Jahre in dem Land bleiben, und dann haben sie irgendwann auch mehr Bewegungsfreiheit. Gibt es da Zahlen oder kennst du die Zahlen? Wie ist das die Quote von wie viele kommen da tatsächlich irgendwie durch, sodass sie dann sich dann quasi legal und unbeschränkt in Europa aufhalten dürfen? Ich habe keine Zahlen davor im Kopf, aber ich nehme an, es ist echt nur ein Bruchteil. Okay, also besteht da die Chance, dass sich da jetzt irgendwie demnächst was ändert? Ich bin auch nicht, war jetzt gerade länger weg, ich bin jetzt nachrichtenmäßig auf dem Laufenden, aber ich kann mich erinnern, irgendwas gesehen zu haben, irgendwelche Verteilungsquoten von Flüchtlingen in der EU, die beschlossen werden sollen. Soweit ich weiß, ja, steht das zur Debatte und wie gerecht diese Verteilungsquoten sind, das muss man dann erstmal schauen. Also wenn das quasi eintreffen wird, dann gäbe es die Möglichkeit, bestimmt für mehr Flüchtlinge auch in andere Länder zu kommen und dass sie dann quasi dann direkt verteilt werden und dann in den jeweiligen anderen Ländern ihre Asylanträge stellen können. Aber ist halt auch die Frage, wann das soweit ist. Wäre es wünschenswert, ich weiß nicht, wenn in den Medien über dieses Thema berichtet wird, dann entweder aus der Sicht eben irgendwie die verängstigten oder wütenden Anwohner, die mit den Flüchtlingen konfrontiert werden, oder die sterbenden Flüchtlinge, die irgendwo auf dem Meer dann gerettet oder nicht gerettet worden sind. Fehlt irgendwie in der Berichterstattung irgendwie ein bisschen konkret über von den Extremen abgesehen, so konkret über den Alltag der Flüchtenden. Also sollte da irgendwie mehr erzählt werden? Erzählt ihr was über eure Arbeit? Habt ihr irgendwie so öffentliche Vorträge oder sowas? Oder wo ihr da irgendwo noch so ein bisschen Informationsverbreitung außerhalb von Italien macht? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also zu deiner ersten Frage, inwiefern das in den Medien dargestellt wird, das kann ich schwer einschätzen. Also ich denke, dass es wünschenswert wäre, mehr zu zeigen, wie tatsächlich der Alltag von Flüchtlingen in Italien ist. Oder man das auch so ein bisschen vergleicht, inwiefern werden hier eigentlich die Genfer Flüchtlingskonvention eingehalten. Und ich glaube, dass immer mal schon so eine moralische Spitze kommt. Vor allen Dingen, wenn man jetzt vergleicht, als wir letztes Jahr im Mitte Juni beschlossen haben, dass wir die Klamotten sammeln wollen und runterfahren wollen, da war das Thema, keine Ahnung, ein Bruchteil dessen, was jetzt gerade abgeht in den Medien, ging damals in den Medien ab, also nicht so viel. Und was jetzt passiert ist, dass du natürlich die sterbenden Flüchtlinge auf dem Meer siehst und auch natürlich die Menschen, die sich darüber beschweren, dass jetzt Flüchtlinge kommen. Aber du hast auch ganz viele Berichterstattungen zwischendrin, die vielleicht aber gar nicht so sehr auffallen, weil sie halt nicht so polarisieren oder nicht diesen dramatisch catchy irgendwie sind. So, also ich denke, da geht schon einiges. Also was ich auch sehr aufschlussreich finde, ist immer noch der Le Monde Diplomatique Atlas zur Globalisierung von 2011 oder 2013 ist der, glaube ich. Und was die so schreiben, weil das auch immer ein bisschen allumfassender ist, das finde ich gut. Und ansonsten, wir betreiben natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben unseren Blog, auf dem haben wir von Anfang an unsere Erfahrungen geschrieben und auch schrittweise berichtet, was abgeht, haben mit einzelnen Flüchtlingen geredet und deren Profile auch irgendwie und deren Geschichten dargestellt. Und das wollen wir auch weiterhin tun. Wir wollen Vorträge halten. Wir haben auch schon Vorträge gehalten in der ganzen BRD. Und deswegen auch ist eigentlich Seehilfe so ein bisschen ein Wortspiel. Es wird mit EE geschrieben, aber es soll auch eine Seehilfe im Prinzip sein. Und da kann man euch quasi einladen für Vorträge, wenn jetzt irgendwo, gesagt ihr hier, der irgendwo, ein, ja. Weiß ich, vielleicht bin ich der Bürgermeister von irgendeinem Ort, der jetzt irgendwie ein Flüchtlingsheim machen will und gerne irgendwie seine Bevölkerung überzeugen will, dass es irgendwie wichtig ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, kann der sagen, hier kommt mal vorbei und macht mal bei uns irgendwie einen Vortrag oder eine Universität oder sonst irgendjemanden? Alle, ja, sollen alle zu uns kommen und sagen, dass er kommen soll, gerne. Okay, also dann wer was hören will über diese Hilfe, der soll Bescheid sagen, wer Geld spenden will, soll das tun. Und wer mithelfen will, soll sich ebenfalls melden. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg in Italien und hoffe, dass vielleicht die Sache doch irgendwie ein bisschen besser wird.